Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5. 456 an Goethe, Jena, den 4. Mai 1798. Meine Frau hat mir von ihrer freundschaftlichen Aufnahme, von der bunten, lebhaften Gesellschaft bei Ihnen und von Iflands lustigem Apotheker sehr viel zu erzählen und zu rühmen gewusst. In solchen närrischen Originalen ist es eigentlich, wo mich Iffland immer entzückt hat, denn das Naturell tut hier so viel, alles scheint augenblicklicher Einfall und Genialität. Daher ist es unbegreiflich und man wird zugleich erfreut und außer sich gesetzt. Hingegen in edeln, ernsten und empfindungsvollen Rollen bewundere ich mehr seine Geschicklichkeit, seinen Verstand, seinen Kalkul und Besonnenheit. Hier ist er mir immer bedeutend, planvoll und beschäftigt und spannt die Aufmerksamkeit und das Nachdenken, aber ich kann nicht sagen, dass er mich in solchen Rollen eigentlich entzückt oder hingerissen hätte, wie von weit weniger vollkommenen Schauspielern geschehen ist. Daher würde er mir für die Tragödie kaum eine poetische Stimmung geben können. Ich weiß kaum, wie ich es mit Schrödern halten soll und bin beinahe entschlossen, die ganze Idee von der Repräsentation des Wallensteins fallen zu lassen. So zeitig mit der ganzen völligen Ausführung fertig zu werden, dass er den Wallenstein im September oder anfangs Oktober spielen kann, ist nicht möglich, denn Schröder muss nach seiner eigenen Erklärung gegen Böttiger mehrere Monate zum Einlernen einer solchen Rolle haben und würde also das Stück in der Mitte des Julius spätestens haben müssen. Bis dahin könnte ich zwar zur Not eine Skizze des Ganzen, die für das Theater hinreichte, fertig bringen, aber diese eilfertige und auf einen äußern Zweck gerichtete Art zu arbeiten, würde mir die reine Stimmung für eine ruhige Ausführung verderben. Dazu kommt, dass selbst bei Schröders Anwesenheit einige Hauptrollen im Stück gar zu sehr verunglücken würden, dem ich mich lieber nicht aussetzen will. Wie Sie selbst schreiben, so sind die guten Schauspieler nur und im glücklichsten Fall passive Kanäle oder Referenten des Texts, und das wäre mir doch um meine zwei Piccolominis und meine Gräfin Terzky besonders leid. Ich denke daher, meinen Gang frei und ohne bestimmte Theaterrücksichten fortzusetzen und mir womöglich die Stimmung zu bewahren. Ist der Wallenstein einmal fertig und gedruckt, so interessiert er mich nicht mehr, und alsdann kann ich auf so etwas noch eher denken. Dass wir sie nun bald wieder hier haben werden, freut mich sehr. Es wäre wohl nicht übel, wenn wir bei ihrem nächsten Hiersein den Homer zusammenlesen. Die schöne Stimmung nicht zu rechnen, die ihnen das zu ihrer Arbeit gäbe, würde es uns auch die schönste Gelegenheit zu einem Ideenwechsel darbieten, wo das Wichtigste in der Poesie notwendig zur Sprache kommen müsste. So setzten wir's alsdann künftig mit den Tragikern und andern fort. Ich bin noch in der Stadt und werde bei dem gegenwärtigen zweifelhaften Wetter erst abwarten, ehe ich ausziehe. Wenn Ihr Barometer mir etwas Bestimmtes prognostizieren kann, so will ich mich danach richten. Meine Frau grüßt Sie aufs Beste. Leben Sie recht wohl. S.C.H.